Kapitel 10. Wo werden die Pulverfabriken gebaut? Die Gesamtverluste an Munition betrugen Ende 1941 ca. 25.000 Waggons. Die Entfaltung der rückwärtigen Dienste der sowjetischen Streitkräfte. 1918 bis 1988 Moskau 1989, S-119, 1 Stalins Volkskommissariat für die Munitionsindustrie nahm seine Arbeit sofort und energisch auf. Dazu einige Zahlen. 1939 wurden 936.000 Gewehrpatronen produziert, 2.240.000 Schussgranatwerfermunition, 5.208.000 Granaten leichten Kalibers, 6.034.000 Granaten schweren Kalibers. Wir wollen nicht voreilige Schlüsse ziehen und sagen, das sei nicht viel, 1939 ist das Jahr des Aufbaus. Alle diese Granaten und Patronen wurden in alten, bereits vorhandenen Fabriken produziert. Die Einrichtung eines Volkskommissariats für die Munitionsindustrie war ja gerade erfolgt, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass binnen kurzer Frist zusätzlich zu den verfügbaren Produktionskapazitäten neue erschlossen werden konnten, die nicht nur die schon vorhandenen ergänzen, sondern diese noch um ein Vielfaches übersteigen würden. Damit ergab sich die Frage, wo die neuen Patronen, Pulver, Granaten und Hülsenfabriken errichtet werden sollten. Die Frage nach dem Standort der Munitionsindustrie ist aufs Engste verknüpft mit der Frage nach dem Charakter eines künftigen Krieges. Wenn Stalin einen heiligen Verteidigungskrieg zu führen gedachte, wenn er seine Grenzen schützen wollte, dann mussten die neuen Munitionsfabriken hinter der Wolga ihren Standort finden. Dort würden sie völlig sicher sein, weder die Panzer noch die Flugzeuge des Gegners konnten dahin gelangen. Wenn Stalin seinen eigenen Kräften nicht traute, wenn Stalin, 116 wie man uns glauben machen will, Hitler fürchtete, wenn die Gefahr bestand, dass die Rote Armee die Grenzen nicht halten könnte und zurückweichen würde, dann mussten die neuen Betriebe des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie nicht hinter der Wolga, sondern noch weiter weg im Ural gebaut werden, dort gab es die erforderlichen Rohstoffe, dort war eine ausreichende Industrie- und Energiebasis vorhanden, dort wären die Fabriken absolut sicher. Mochte der Feind auch gewaltige Territorialgewinne machen, unsere Industriebasis bliebe jedenfalls unversehrt, und Hitler könnte noch erfahren, wozu ein verwundeter Bär fähig ist. Aber weder die erste Variante noch die zweite wurden auch nur theoretisch in Erwägung gezogen. Es bestand kein Anlass dafür. Die Rote Armee hatte nicht vor zurückzuweichen, so wie sie auch nicht beabsichtigte, die Grenzen des Landes zu halten. Hätte Stalin nur die Verteidigung seines Territoriums im Sinn gehabt, dann brauchte er bloß darauf zu verzichten, einen zweiten Weltkrieg zu entfesseln. Zweiter nach Stalins Plan sollte die Rote Armee in das ausgeblutete, kriegsgeschwächte Europa einrücken. Die Rote Armee würde die Grenzen überschreiten, die Munitionsfabriken aber und alle übrigen Betriebe, wie die Produktionsstätten für Panzer, Artillerie und sonstige Waffenfabriken, würden immer weiter und weiter hinter der Front zurückbleiben. Stellen wir uns vor, die Rote Armee brauche Nachschub einer mittelgroßen Menge an Munition, angenommen 100.000 oder 200.000 Tonnen. Wie werden sie vom Ural an die Westgrenze geschafft? Ein Standard-Militärzug fasst 900 Tonnen. Überlegen wir, wie viele Militärzüge, wie viele Waggons, wie viele Lokomotiven dafür erforderlich sind. Überschlagen wir kurz, wie viele Arbeitstage die Lokomotivführer und das gesamte Bahnpersonal aufwenden müssen. Wie viel Kohle verfeuert würde. Addieren wir hinzu, wie viel Wachpersonal an wie vielen Tagen gebraucht wird. 117 obendrein werden nicht nur Granaten auf der Bahn transportiert, die Schienenwege werden vollgestopft sein mit Truppen, Instandsetzungs- und Lazarettzügen, Kesselwagen UAM kurzum, wenn ein Angriff vorbereitet wird, muss die Verlegung von hunderttausenden Tonnen Munition und allem Übrigen getarnt geschehen, und diese Tarnung erreicht man unter anderem durch Verkürzung der Transportwege. Der Idealfall ist gegeben, wenn sich die Produktionsstätten an der Grenze befinden. Dann muss ein Militärzug nicht tagelang unter Volldampf quer durch das ganze Land geschickt werden, sondern nur wenige Stunden. Dann reduzieren sich die Anforderungen an die Transportkapazität, die Umlaufzeit des einzelnen Militärzugs wird um ein Mehrfaches beschleunigt. Das entlastet die Schienenstränge im Landesinneren für andere kriegswichtige Transporte. Also wurde beschlossen, die neuen Munitionsfabriken nicht jenseits der Wolga zu errichten und auch nicht im Ural, sondern sie näher an die Grenze heranzuziehen. So nahe, wie es die metallurgische Basis erlaubte. Darum entstanden sie in Saporoschje, Dnipropetrovsk, Dnjeprotsaschinsk, Karkow, Krivoj Raj, Leningrad. Dritter der Produktionsausstoß dieser Munitionsfabriken stieg stetig, und das gefräßige Volkskommissariat für die Munitionsindustrie verschlang die Buntmetallreserven des Staates, Blei, Kupfer, Nickel, Chrom, Zinn, Quecksilber. Je mehr Buntmetalle für die Munitionsherstellung verbraucht wurden, umso weniger blieb für alle anderen Industriezweige übrig. Man musste sich fragen, wie lange das so weitergehen konnte. Eine weitere Frage galt dem Verbleib der Munition. In der Schule hat jeder von uns Aufgaben zu lösen gelernt nach dem Muster: In ein Gefäß wird durch eine Röhre eine Flüssigkeit eingefüllt, die gleichzeitig durch eine andere Röhre abfließt. Auf solche Aufgaben stößt man in den Mathematikbüchern der Vergangenheit, es gibt sie sogar schon in dem berühmten Lehr-118-Buch von Magnitsky, nachdem die Kinder zu Kaiserinas Zeiten und noch davor unterrichtet wurden. Auch Stalin und seine militärischen Führer, die Politiker und die Wirtschaftswissenschaftler waren einmal Schüler und haben solche Aufgaben gelöst: durch eine Röhre wird eingefüllt, durch eine andere abgeleitet. 1939 steht man vor der gleichen Aufgabe: die Rote Armee braucht eine bestimmte Menge Munition für die Gefechtsausbildung und für die Befreiungskriege, außerdem wird Munition für die brüderliche Hilfe in Spanien, in der Mongolei, in China benötigt. Entspricht die Munitionsproduktion dem Verbrauch, dann entstehen keine Probleme, übersteigt jedoch der Produktionsausstoß den Verbrauch, dann wird die Aufnahmekapazität in Kürze erschöpft, werden alle Gefäße überfüllt sein. Das Fassungsvermögen der Artillerielager und der Verbrauch sind bekannt. Durch eine einfache Rechenoperation kann man bestimmen, wann der Zustand der Überfüllung eintreten muss. Was also ist zu tun? Soll man neue Aufnahmekapazitäten schaffen? Das geht nicht so leicht. Stellen Sie sich vor, Sie wären mit der Aufgabe betraut, Lagerräume für, angenommen, 1 Million Tonnen Granaten zu bauen. Wenn in den Lagern und Bunkern die Feuchtigkeit nur geringfügig den festgelegten Prozentsatz übersteigt, kommt es zu Korrosionserscheinungen, und das Pulver wird feucht. Was tun wohl in einem solchen Fall Genosse Stalin und sein getreuer Schüler Beria mit dem, der für den Bau die Verantwortung trägt? Ist aber die Temperatur nur ein wenig zu hoch, ist die Luft nur ein wenig zu trocken, dann genügt ein Funke vom Absatzeisen eines Soldatenstiefels. Munitionslager dürfen nicht zusammengelegt werden, sie können nicht in der Nähe von Städten und Fabriken stehen, sondern müssen möglichst weit ab von ihnen errichtet werden, dorthin aber führen keine festen Straßen. Kurzum, Munitionsbunker sind nicht die Lösung des Problems. Und selbst wenn man unentwegt weitere Bunker baute, würden sie dennoch bald überfüllt sein, wenn mehr hineingegossen wird, als abfließen kann. Aber man füllte immer mehr und mehr hinein, außer den dem 119 Volkskommissariat für die Munitionsindustrie unterstellten Betrieben wurden noch weitere 235 Betriebe anderer Volkskommissariate zur Herstellung von Munitionsteilen herangezogen. Geschichte des Zweiten Weltkrieges, BD 2, S190, neben alledem und unabhängig von dem, ohnehin riesigen, Volkskommissariat für die Munitionsindustrie wurde im Januar 1941 die Hauptverwaltung für den Bau von Pulver, Patronen, Hülsen und Granatenfabriken, Klapboje Pripastroi, eingerichtet. Der Kontrolle dieses Ungetüms waren 23 Bautrusts unterstellt. Und dies war, wohlgemerkt, nicht auf den Bau von Munitionsdepots ausgerichtet, sondern auf die Errichtung neuer Munitionsbetriebe. Klapboje Pripastroi schuf im Eiltempo immer neue Produktionsstätten und stellte sie dem Volkskommissariat für die Munitionsindustrie zur Verfügung. Man musste sich Gedanken machen über den Absatz dieser Produktion. 4. im April 1941 kam von der Hauptverwaltung der Artillerie in der Roten Armee die Anweisung, die Produktion des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie an die westliche Staatsgrenze zu schaffen und dort auf dem Boden zu lagern. Militär- und Marinezentralarchiv, Fonds 136, Vorgang 5091, Blatt 305, meine Leser mögen bei Frontsoldaten erfragen, was das bedeutet. Zwar müssen die kremlhörigen Historiker zugeben, dass Stalin einen Angriff vorbereitet hat, dass er die Unterjochung Europas vorbereitete, doch sie sagen, Stalin hätte diesen Angriff erst 1942 realisieren können. Dann sollten wir diese Historiker allerdings fragen, ob man eine bestimmte Menge an Munition, angenommen 500.000 Tonnen, unter freiem Himmel den Regengüssen im Herbst, dem Schnee im Winter und dem Frühjahrsschlamm aussetzen kann. Das ist nicht möglich. So viel verstehen wir. Sollte Stalin dümmer gewesen sein als wir? Die Lagerung der Munition auf dem Boden im Jahr 1941 weist auf die Entschlossenheit der Führung hin, den Krieg 1941 zu 120 beginnen, eine andere Deutung dieser Tatsache ist nicht vorstellbar. Weitere Vorräte an Granaten wurden an den Grenzen in Militärzügen bereitgehalten. Es ist eine sehr teure Form der Lagerung und darüber hinaus ziemlich unsicher, wie soll man in einem Güterwaggon Temperatur und Feuchtigkeit unter Kontrolle halten? Hätten die sowjetischen Generale die Absicht gehabt, die Grenzen zu sichern, Dann hätte man die Waggons entladen und die Munitionsvorräte an die Truppe ausgeben müssen. Hätte man aber eine Rückweichbewegung geplant, dann hätte man Lokomotiven ankuppeln und die Munitionszüge möglichst weit von den Grenzen zurückziehen lassen müssen. An den Grenzen dürfte nur die minimalste vertretbare Menge zurückbehalten werden. Planten die Kommunisten dagegen einen Vorstoß, dann mussten sie so handeln, wie geschehen, die Granaten mussten in den Waggons bereitliegen. Und an den Grenzen hatten 170.000 Eisenbahnpioniere mit dem entsprechenden technischen Gerät für das Umspuren des westeuro-arkundreitplatzäischen Schienennetzes auf die breitere sowjetische Norm bereit zu stehen. Dies alles hat es an den Grenzen gegeben, die Eisenbahntruppen und das Umspurgerät. Fünfter, während des Krieges verfügte die Rote Armee über die stärkste Artillerie der Welt. Diese Artillerie wurde richtig eingesetzt, das heißt, sie wurde getarnt an schmalen Durchbruchsabschnitten in Massen konzentriert und führte völlig überraschend die Feuervorbereitung durch. Bei der Stalingrad-Operation durchbrach die Donfront unter dem Befehl von Generalleutnant Karo Kosowski die Verteidigungslinie an einem schmalen, insgesamt nur 12 Kilometer breiten Abschnitt. Zusätzlich zu den eingesetzten Kampfpanzern wurde die Verteidigung durch 24 Schützenregimenter, unterstützt von 36 Artillerieregimentern, aufgerissen. Rokossowski hatte auf jedem Kilometer 135 Geschütze konzentriert, in der Hauptstoß 121 Richtung aber betrug die Dichte 167 Geschütze pro Kilometer. Im Laufe des Krieges wurde die Konzentration von Artillerie, Panzern, Infanterie und Fliegerkräften ständig erhöht. Gegen Ende des Krieges ging man für die Berechnung der Stärke eines Artillerieschlags bei den sowjetischen Stäben von der Kilotonne als Maßeinheit aus. Die sowjetische Artillerie stellte sich auf den Sprachgebrauch des Kernwaffenzeitalters ein. Bei der Weich-SEL-Oder-Operation setzte die sowjetische Führung 34.500 Geschütze und Granatwerfer ein. Sie wurden nicht gleichmäßig über die Front verteilt, sondern an den Durchbruchsabschnitten konzentriert. Im Frontstreifen der 3. Gardearmee wurde zum Beispiel eine Dichte von 420 Geschützen pro Kilometer erreicht. Die Dauer der Artillerievorbereitung wurde zunehmend verkürzt, aber die Angriffswucht stieg. Bei derselben Operation wurde im Frontstreifen der 5. Stoßarmee die Dauer der Artillerievorbereitung mit 55 Minuten eingeplant. Sie begann gut, wurde aber nach 25 Minuten eingestellt. Innerhalb von 25 Minuten waren 23.000 Tonnen Munition verbraucht worden. Auf jedem Kilometer der Durchbruchsfront waren 15.200 Granaten mittleren und schweren Kalibers abgeschossen worden. In den Durchbruch wurden Strafbataillone geschickt, die auf keinen Widerstand stießen. Ihre Aktionen überzeugten die Führung, es war unnötig, die Artillerievorbereitung fortzusetzen, niemand leistete mehr Widerstand. Es war eine Frage der Wirtschaftlichkeit, 30 Minuten Zeit, das ist sehr wichtig im Krieg, und 30.000 Tonnen Granaten wurden gespart. Noch mehr Artillerie war bei der Berliner Operation eingesetzt worden über 42.000 Geschütze und Granatwerfer. In den Durchbruchsabschnitten hatten die Marschälle G. Kaschuko und I.S. Kunewelt nicht nur eine ungeheure Menge an Artillerie konzentriert, sondern auch riesige Mengen an Munition. Kunewelt durchbrach die Front auf einem Abschnitt von 36 Kilometer Breite. In diesem Durchbruchsabschnitt hatte er 8.626 Geschütze und Granatwerfer eingesetzt. Schuko hatte weniger Geschütze zusammengezogen, 7.318, aber er durchbrach die Front auf 30 Kilometer Breite, deshalb war die Artilleriedichte bei ihm größer. In 122 diesem Frontstreifen hatte man auch die Hauptkräfte der Panzer- und Luftarmeen und eine entsprechende Menge an Infanterie konzentriert. Ein Rekord wurde im Frontstreifen der 381. Schützendivision der 2. Stoßarmee während der Operation in Ostpreußen aufgestellt, 468 Geschütze und Granatwerfer auf einen Frontkilometer. Die Katyuschas, Mehrfachraketenwerfer, nicht mitgerechnet. Im Verlauf des Krieges verbrauchte die Rote Armee 427.000 Granaten sowie 170.000 Patronen. Wer möchte, kann diese Zahlen durch die Anzahl der deutschen Soldaten dividieren und feststellen, wie viele davon auf jeden Einzelnen entfielen. Dem wären noch die Handgranaten, Pionierminen und Fliegerbomben hinzuzurechnen. Wer konnte dieser geballten Wucht widerstehen? Sechster, an dieser Stelle sei daran erinnert, dass die Sowjetunion im Krieg nur 15% der Vorkriegskapazitäten des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie nutzen konnte. Alles Übrige war in der Anfangsphase des Krieges verloren gegangen. Hitler hatte durch seinen Überraschungsschlag nicht nur die Kaderdivisionen der Roten Armee und die Fliegerkräfte vernichtet, er hatte nicht nur die strategischen Vorräte erbeutet, sondern er hatte auch die Gebiete erobert, in denen die neuesten Betriebe des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie errichtet worden waren. Beim Rückzug hatte die Rote Armee ihre eigenen Fabriken zerstört oder sie einfach aufgegeben. Einiges war abtransportiert worden, aber man stelle sich vor, wie auch nur ein einziger Hochofen über 1000 Kilometer verlegt werden könnte, wie aus einem grenznahen Waldgelände auch nur 1000 Tonnen Granaten zur nächsten Eisenbahnstation geschafft, verladen und unter Feuerbeschuss abtransportiert werden sollten. Die Rote Armee verlor in der Anfangsphase des Krieges nicht nur 500.000 Tonnen Granaten, sondern auch die Industriebetriebe, 123, die neue Granaten hätten produzieren können. Von August bis November 1941 hatten die deutschen Truppen 303 sowjetische Pulver-, Patronen- und Granatenfabriken erobert, mit einer Jahresproduktion von 101 Millionen Granatkörpern, 32 Millionen Wurfgranatkörpern, 24 Millionen Fliegerbombenkörpern, 61 Millionen Geschosshülsen, 30 Millionen Handgranaten, 93600 Tonnen Pulver, 3600 Tonnen Trinitrotoluol. Das waren 85% der gesamten Produktionskapazität des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie. En Vösname Essenschi, die Kriegswirtschaft der UdSSR während des Vaterländischen Krieges. Moskau 1947, S-42, obendrein waren in den Munitionsfabriken die Mobilmachungsvorräte an kostbaren Rohstoffen konzentriert, Blei, Messing, legierter Stahl. Das alles war den Deutschen in die Hände gefallen und wurde gegen die Rote Armee eingesetzt. Indessen war Stalins Vorkriegspotenzial so gewaltig gewesen, dass er im Verlauf des Krieges eine neue Munitionsindustrie hinter der Wolga, im Ural und in Sibirien aufbauen und all das produzieren konnte, was nachher über die deutschen Truppen hereinbrach. Hitler hatte gegen Stalin einen Überraschungsschlag geführt, aber Stalin hatte sich seiner erwehrt, gestützt auf 15% der Produktionskapazität des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie. Die Ergebnisse des Krieges sind bekannt. Versuchen wir uns vorzustellen, was hätte geschehen können, wenn Hitler seinen Angriff weiter verzögert hätte und seinerseits dem von Stalin vorbereiteten Vernichtungsschlag ausgeliefert gewesen wäre. In diesem Falle hätte Stalin nicht nur 15% der Produktionskapazität des Volkskommissariats für die Munitionsindustrie genutzt, sondern volle 100%. Wie wäre der Zweite Weltkrieg dann ausgegangen? Juli 1942 bereitete die Rote Armee heimlich den Gegenangriff bei Stalingrad vor und führte ihn durch. Man sagt, dass gerade von diesem Zeitpunkt an die Sowjetunion zur Supermacht aufgestiegen 124 sei. Das kann jedoch nur jemand äußern, der nicht das wahre Ausmaß von Stalins Kriegsvorbereitungen kennt. Gewiss ist Stalingrad eine berühmte Operation, an der Massen von Infanterie, Fliegerkräften, Panzern und Artillerie beteiligt waren. Sie wurde von wahren Meistern der Strategie durchgeführt. Aber Stalingrad verblasst gegenüber dem, was 1941 vorbereitet worden war. Bei Stalingrad kamen in der Hauptsache Reservisten zum Einsatz. Es war eine Improvisation. 1941 dagegen hatten sich die Kadertruppen der Roten Armee auf den Angriff vorbereitet und zusätzlich Millionen von Reservisten. Der Gegenangriff bei Stalingrad erfolgte mit 1500 Panzern. 1941 dagegen war allein in der ersten strategischen Staffel der Einsatz des Zehnfachen an Kampfpanzern geplant. Und deren Qualität? 1941 verfügten die sowjetischen Truppen über mehr T-34 und KW-Panzer, als bei Stalingrad eingesetzt wurden. Stalingrad bedeutete einen Überraschungsangriff durch zwei Flankengruppierungen. 1941 wurde genau dasselbe vorbereitet, nur waren die Flankengruppierungen unvergleichlich stärker, und sie standen in bedrohlicher Nähe zu Berlin. Mit der Stalingrad-Operation verbunden sind die Namen von Schuko, Rokossowski, Wassilewski, Malinowski, Watutin. Aber auch 1941 war der Angriff von Schuko, Rokossowski, Wassilewski, Malinowski und Watutin vorbereitet worden. 1941 hatten genau diese Generale dasselbe vorbereitet, was sie nachher bei Stalingrad zu Ende führten. Meines Erachtens war die Sowjetunion bereits 1941 eine Supermacht. Im Sommer 1941 hat Hitler diese Supermacht durch seinen Überraschungsschlag zerstört. Alles, was Stalin später während des Krieges bei Stalingrad und Kursk, vor Moskau und Berlin zum Einsatz brachte, sind nur Splitter und Reste der ursprünglichen sowjetischen Kampfkraft.